Jen. Okay. Hallo, guten Tag. Mein Name Guten ist Tag. Gürbüz. Ich bin als Assistenzärztin tätig in der Notaufnahme und würde gerne mit Ihnen das Gespräch führen. Ist das für Sie in Ordnung? Ja, natürlich, klar. Kursum ablauf. Zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrem Person stellen. Danach komme ich sofort zu Ihren aktuellen Beschwerden. Okay? Ja, das ist gut, ja. Okay, wie heißen Sie? Ich heiße Maria Zimmermann. Maria Zimmermann. Könnten Sie bitte Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Maria, Maria. Ja. Und Zimmermann, ja, Zimmermann. So wie Okay. Zimmer und Mann, Zimmermann. Ja, okay. Frau Zimmermann, wie alt sind Sie? Ich bin jetzt 66. Wann sind Sie genau geboren? Am 2. Mai 56. 56. Okay, wie groß und wie schwer sind Sie? Ja, ich bin 1,70 und ich wiege 78 Kilo. Und was für Beschwerden haben Sie, Frau Zimmermann? Ja, ich habe so seit geraumer Zeit jetzt solche Bauchschmerzen, und zwar so im Unterbauch. Und habe ich gedacht, ich muss mich mal bei Ihnen melden. Die sind immer schlimmer geworden. Das hat vor so 10 Tagen, 2 Wochen angefangen. Und mit einmal fing das an, weh zu tun. Und jetzt geht es mir irgendwie nicht gut. Ich habe auch das Gefühl, ich bin ein bisschen fiebrig. Und ja, in meinem Bauch rumort, dass ich habe Blähungen. Und ja, und es tut halt wirklich weh, mal mehr, mal weniger. Okay, ich verstehe, aber die meisten immer da. Die Schmerzen sind eigentlich fast immer da. Also Okay. deswegen schlafe ich auch nicht mehr so gut und wache dann zwischendurch auf. Und ja, dann mache ich mir natürlich auch Sorgen, was das denn sein könnte. Und ach ja, es ist echt blöd. Okay, das ist sehr gut, dass Sie gekommen sind. Und die Schmerzen, sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten oder langsam aufgetreten? Die haben plötzlich angefangen und sind dann aber immer schlimmer geworden. Okay, ich verstehe. Ist Ihnen ein Auslöser erinnerlich für die Schmerzen? Ja, also Ich in meinte Nahrungsaufnahme oder Bewegung. ja, also nach dem Essen ist es immer ein bisschen schlechter. Und früher habe ich das schon gehabt. Ja, wenn ich da fettiges Essen insbesondere hatte oder so, dann ist es mir nicht gut gegangen. Und wenn ich den hinsetze, dann wird es eigentlich ein bisschen besser. Okay, Und auch was auch ein bisschen Linderung bringt, ich habe zurzeit auch hin und wieder mal Durchfall. Und da ist es so, dass wenn der Durchfall dann raus ist, dann habe ich das Gefühl, die Schmerzen sind wieder ein bisschen besser. Also okay, das macht schon so ein bisschen Wellen. okay, ich verstehe. Haben Sie Durchfall auch seit 2 Wochen? Na, eigentlich habe ich das schon ein bisschen länger, dass ich mal verstopft bin und mal Durchfall habe. Das beobachte ich eigentlich schon, ja, wenn ich ehrlich bin, schon jahrelang. Ach Aber ja. dass ich nie, also ich habe da nie solche Schmerzen dabei gehabt. Okay. Aber früher haben Sie ähnliche Beschwerden, stimmt? Ja, also, Ich meinte Schmerzen. Nach dem nee, fettigen Essen haben Schmerzen Sie schon. nicht. Schmerzen habe ich eigentlich so nicht gehabt, aber eben diesen Wechsel zwischen Verstopfung und Durchfall, das kenne ich wohl. Okay, ich verstehe. Haben Sie dagegen etwas eingenommen oder haben Sie einen Arzt besucht? Ja, ich war damals mal bei meinem Hausarzt, aber der hat dann gesagt, ja, sind Sie mit dem Essen ein bisschen vorsichtiger. Und jetzt habe ich mal probiert, habe so, was hatte ich denn, so Buscopan, das soll ja so krampflösend sein, das habe ich mal genommen. Und ich nehme auch zum Schlafen dann mal Baldrian, aber so richtig viel hat das jetzt nicht gebracht. Okay, nehmen Sie Buscopan regelmäßig ein oder Nein, bei nein, nein, Bedarf? das hab ich jetzt nur mal genommen. Das hatte ich, glaube ich, noch von früher, von meinem Mann oder so. Und da wusste ich, dass wir das im Haus haben. Deswegen habe ich das jetzt mal genommen. Aber trotzdem habe ich eigentlich weiter diese Schmerzen. Also hat Buscopan Ihnen nicht geholfen? Ja, nicht wirklich, nein. Okay, ich verstehe. Und Sie haben schon erwähnt, Sie haben auch Fieber. Haben Sie Ihre Ja, Körpertemperatur gemessen? ich hab nicht gemessen. Die Batterie von meinem Fieberthermometer ist leer. Aber Ach ja. ich fühle mich tatsächlich heiß und schwitzig, ja. Okay, ich verstehe. Ich habe so das Gefühl, dass der Kopf so ein bisschen glüht, ja. Okay, ich verstehe. Und Sie haben schon erwähnt, die Schmerzen sind im Unterbauch. Ja. Sind die Schmerzen eher auf der rechten Seite oder auf der linken Seite? Oder im ganzen Unterbauch? Ja, wenn Sie so genau fragen, da haben Sie eigentlich recht, die sind mehr auf der linken Seite, ja. Linken Seite. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Nee, die sind eigentlich nur da unten im Bauch, das strahlt nicht, nee. Und nach dem fettigen Essen verschlimmern sich die Schmerzen, stimmt? Ja, genau. Okay, ich verstehe. Wobei mir ist dabei irgendwie nicht schlecht oder so, ne? Ich habe nicht so viel Hunger, aber so, dass ich so richtig sagen könnte, dass mir schlecht ist, nee, das habe ich nicht. Okay, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wobei 0 keine Schmerzen, 10 sehr starke Schmerzen entspricht? Ja, das schwankt natürlich sehr. Also jetzt sind die nicht gerade nicht so furchtbar schlimm. Jetzt sind die so bei 4, 5 vielleicht. Aber so unmittelbar nach dem Essen oder bevor dann so der nächste Durchfall kommt oder so, da sind die auch schon ein bisschen heftiger. Da sind die vielleicht so bei 6, 7. Okay. Aber momentan bei 4 oder 5. Ja, das kann man aushalten gerade, ja. Okay, ich Aber ich habe verstehe. gedacht, ich komme trotzdem mal vorbei. Okay, ich verstehe. Und Sie haben auch erwähnt, Sie leiden unter Durchfall. Wie sieht der Stuhl aus? Haben Sie Blut im Stuhl bemerkt? Oh, das habe ich nicht gesehen, aber ich habe auch nicht so genau aufgepasst. Aber mir ist es nicht aufgefallen, dass da irgendwie frisches Blut drin ist. Okay, der Stuhl ist wässrig, meinen Sie? Oder Ja, oder so wie ganz weich breiig? eben, ne? Ja, so dass man noch erkennt, auch was das für Lebensmittel waren, ne? Okay. Verstehe. Und haben Sie auch Blähungen? Ja, Stimmt. das ist sehr unangenehm, ja. Ist Ihnen übel? Nee, so richtig übel ist mir nicht. Okay, ich verstehe. Haben Sie in der letzten Zeit Gewicht ab- oder zugenommen? Nee, das ist mir eigentlich nicht aufgefallen. Ich wiege mich zwar so alle 14 Tage mal, aber Gewicht habe ich jetzt, glaube ich, nicht abgenommen. Nee. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Im Ausland, nein, bin ich nicht gewesen. Okay. Verstehe. Und Sie haben Ihren Hausarzt besucht und welche Untersuchungen wurde bei Ihnen durchgeführt? Ja, das war ja damals, als ich mal so ein bisschen Probleme hatte. Da war eigentlich auch schon bekannt, dass ich ein bisschen erhöhte Blutfettwerte habe und dass ich auch ein bisschen erhöhten Blutdruck habe. Das habe ich schon lange. Und dann hat er halt, ja, ich glaube, der hat einen Ultraschall gemacht vom Bauch und hat dann gesagt, er kann nichts finden und ich soll doch mal bisschen vorsichtiger mit dem Fett sein, ne? Und hat Ihr Hausarzt Stuhldiagnostik durchgeführt oder Magen- oder Darmspiegelung? Nein, das ist lange nicht gemacht worden. Das letzte Mal, die letzte Darmspiegelung ist bestimmt schon 10 Jahre zurück. 10 Jahre, okay. Ich verstehe. Aber vor 10 Jahren war alles in Ordnung. Ja, sonst hätte man ja irgendwas gemacht, ja. Okay, ich verstehe. Und Frau Zimmermann, Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Sie haben gesagt, erhöhte Blutfettwerte und hohem Ja, Blutdruck. Und genau. außer diese Erkrankungen haben Sie noch andere Erkrankungen? Ja, also jetzt wird es zwar ein bisschen weniger, aber ich habe auch leicht so Blasenentzündungen. Seit wann haben Sie Blasenentzündung? Ach, das hatte ich als junge Frau vor allen Dingen ganz oft, aber meistens habe ich das mit Wärme und viel Trinken ganz gut in den Griff bekommen. Ich habe nicht so viel Antibiotika genommen, aber und jetzt habe ich das hin und wieder. Und wenn ich das merke, dann trinke ich halt ganz viel und nehm die Wärmflasche, ne? Okay, wann haben Sie das letzte Mal Antibiotikum eingenommen? Och, das ist schon lange her, bestimmt 4 Jahre, 5 Jahre. Okay. Und seit wann haben Sie erhöhte Blutfettwerte und hohen Blutdruck? Ja, das ist beides schon so 10 Jahre bekannt. Okay. Was nehmen Sie dagegen ein? Ich nehme so einen Beta-Blocker ein. Wie heißt diese Beta-Blocker? Oh, das heißt, glaube ich, B-Lock-Zock. Aber ich weiß gar nicht genau, wie viel da drin ist. Ne? Dann Okay, nehme nicht ich schlimm. eine morgens und eine abends. Und dann nehme ich noch Atorvastatin ein. Welche Dosis nehmen Sie? Das sind 20 Milligramm und dann nehme ich eine abends. Okay. Außer diese Medikamente nehmen Sie noch andere Medikamente Ja, manchmal, regelmäßig oder bei. wenn ich nicht schlafen kann, dann nehme ich manchmal Baldrian. Ach so, okay. Sie Da haben habe ich schon so gesagt, Baldrian-Tropfen. stimmt. Verstehe. Und Frau Zimmermann, wurden Sie schon mal operiert? Ja, tatsächlich hatte ich vor 20 Jahren eine Gallenblasen-OP. Gallenblasen-OP, okay. Noch andere Operation wurde bei Ihnen durchgeführt? Nee, sonst Okay. eine Kinderzeit? Nee, ich glaube nicht, nee. Okay, ist Gallenblasenentfernung komplikationslos verlaufen? Ja, das ist irgendwie ganz gut gelaufen, ja. Okay, Frau Zimmerwan, sind Sie schon in den Wechseljahren, stimmt? Ja. Seit wann sind Sie in den Och, Wechseljahren? das fing so mit Anfang 50 an und so, dass so richtig Ruhe ist ja so Mitte 50. Okay, ungefähr Also 10 Jahre. 11 Jahre, ja. 11 Jahre, okay, ich verstehe. Und besuchen Sie Ihren Frauenarzt regelmäßig? Ja, zur Krebsvorsorge gehe ich ganz brav, ja. Okay, das ist sehr gut. Und Frau Zimmermann, haben Sie Allergie gegen etwas? Nicht, dass ich wüsste, nein. Also, eigentlich kann ich alles gut vertragen. Und Frau Zimmermann, rauchen Sie? Nein, ich habe noch nie geraucht. Das ist sehr gut. Und trinken Sie Alkohol? Ja, sehr wenig. Also hin und wieder mal ein Glas Wein am Abend oder in Gesellschaft oder ja, also vielleicht, wenn man das mal so zusammenrechnet, so dreimal in der Woche, viermal in der Woche abends ein Gläschen Wein. Ja. Okay. Frau Zimmermann, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Mit Drogen? Nein, Ja. mit Drogen habe ich nun wirklich Okay. keinen Kontakt. Nein, Ja, das ist sehr das habe ich gut. noch nie probiert. Ja, das ist sehr gut zu hören. Und sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder, aber die sind natürlich schon erwachsen. Ja, stimmt. Sind Sie gesund? Die sind gesund, ja. Ja, das ist sehr gut. Und was machen Sie beruflich? Sind Sie in Rente oder Ja, arbeiten Sie noch? ich bin jetzt gerade in Rente sozusagen und das ist auch gut so. Ich habe im Autoverkauf gearbeitet und das ist natürlich etwas stressig, können Sie sich vorstellen. Und da hatten wir jetzt ein bisschen öde Zeiten mit Corona und jetzt haben wir das Problem, dass wir eben viel Beratungsbedarf haben und dass eben Lieferschwierigkeiten sind. Also das war jetzt gut, dass ich da aussteigen konnte. Ja, stimmt. Das ist sehr gut für Sie, um in Rente zu sein, stimmt. Und Frau Zimmermann, leben Ihre Eltern noch? Nein, mein Vater ist gestorben, der hatte Lungenkrebs und hatte dann nachher auch noch einen Schlaganfall. Also der war wirklich schwer geschlagen. Also Ihr Vater ist an Lungenkrebs verstorben, aber er Ja. hat an Auch noch, Schlaganfall. er hatte auch noch einen Schlaganfall, ja. Okay, ich verstehe. Was dann letztendlich die Todesursache war, das ist halt zusammengekommen, ne? Und meine Mutter lebt noch, ist hochbetagt, die hat so einen Alterszucker, ne? Okay, wie alt ist ihr, wie alt war Ihr Vater, wenn als er gestorben ist? Oh, wie alt war der? Da war der auch schon Anfang der 80er, 84 oder so. Okay, das tut mir sehr leid, okay. Und Ihre Mutter hat Blutzuckerkrankheit, stimmt? Ja, die hat Zuckerkrankheit, genau. Aber so Okay. diesen Alterszucker, ne? Okay. Also nicht von Kindheit an. Okay, ich verstehe. Und haben Sie Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Und Frau Zimmermann, sind Sie vollständig geimpft? Ich bin vollständig geimpft, ja. Da habe ich immer sehr drauf geachtet, ja. Sehr gut. Und ja, Frau Zimmermann, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Zuerst werde sie körperliche untersuchen, danach Blut abnehmen, auch Stuhlprobe nehmen und werde ich Ultraschall des Bauchs durchführen. Und ja, nach den Ergebnissen vorliegen, werde ich über Ihre Beschwerden und Diagnose mit Ihnen nochmal sprechen. Bis die Ergebnisse vorliegen, bleiben Sie bei uns zur Überwachung. Okay? Ah, Haben Sie. das klingt vernünftig, ja. Okay. Haben Sie. Ach, ich habe Ihnen jetzt so viel erzählt. Wahrscheinlich habe ich dann wieder Fragen, wenn Sie mir die Untersuchungsergebnisse erklären. Genau, Könnte nach ich der mir vorstellen. Untersuchung, ja, stimmt, nach Ne? der Untersuchung Ergebnissen werde ich nochmal sprechen mit Ihnen. Das ist gut, ja. Vielen Okay? Dank. Bitte nehmen Sie Platz im Untersuchungsraum, komm gleich. Ja, danke schön. Okay, ja, bitte schön. Ich habe nur eine Frage. Können Sie Dişimerzin genau beschreiben? Sind Sie eher dumpfstechend, brennend? Dumpfdrückend. Dumpfdrücken, ja. Alles das, was. Okay. Haben Kollegen noch Fragen? Schriftlich kam eben die Frage nach dem Appetit rein. Das habe ich aber eigentlich irgendwo gesagt, Ja. meine ich. Ja? Ich meine, ich habe gesagt, dass ich zurzeit. Sie haben gesagt, Keine Hunger habe ich. ja. Ja, Sie haben gesagt. Ja, Appetitlosigkeit, genau. Haben Sie volle Gefühl? Nein, eigentlich nicht. Können wir anfangen, Ersatzgespräch bitte? Ja, gerne. Ich kann anfangen. Ui, das ist schnell, meine Güte. Ja. Super, ja. Ja, ich mache spontan. Okay. Sehr gut. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Gürbüz. Ich bin als Assistenzärztin tätig in der Notaufnahme und würde gerne eine neue Patientin vorstellen, wenn Sie Zeit hätten. Ja, sehr gerne. Maria Zimmermann ist 66 Jahre alt, 1,70 Meter groß, 78 Kilogramm schwer. Sie stellte sich wegen seit ungefähr 2 Wochen bestehende Unterbauchschmerzen vor. Die Schmerzen sind plötzlich aufgetreten und immer im Laufe der Zeit schlimmer geworden. Und die Patientin gab an, die Schmerzen haben keine Ausstrahlung und die Schmerzen liegen bei 4, 5 von 8 auf einer Schmerzskala. Und die Patienten beschrieb die Schmerzen als dumpf, drückend und kolikartig oder krampfartig. Nachdem Essen verschlimmern sich die Schmerzen, besonders nach dem fettigen Essen verschlimmern sich die Schmerzen. Und die Patientin erwähnte, dass sie fibrig fühlt. Außerdem klagte sie über Insomnie wegen Schmerzen, Blähungen, Inappetenz und Durchfall. Zudem berichtete sie, dass sie seit langen Jahren wechselnde Schüttelgewohnheiten, mal Obstipation, mal Diarrhoe haben. Deswegen hat sie ihren Hausarzt besucht. Damals wurde Ultraschall, Blutuntersuchungen durchgeführt. Die unauffällig waren. Und der Hausarzt hat Buscopan verschrieben. Die Patientin hat Buscopan bei Bedarf eingenommen, aber Buscopan hat ihnen nicht geholfen. Fragen nach Nausea, Gewichtsveränderungen, Reiseanamnese, Hämatokezia und Melena wurden verneint. Und als Vorerkrankungen nannte sie, sie leidet an Hyperlipidämie und arterielle Hypertonie seit 10 Jahren. Dagegen nimmt sie Beloxoc einmal morgens und Atorvastatin 20 Milligramm einmal abends ein. Bei der Patientin wurde Cholezystektomie von 20 Jahren durchgeführt, die komplikationslos verlaufen ist. Und die Patientin ist seit 11 Jahren in der Menopause. Keine Allergien und Unverträglichkeiten sind bei ihr bekannt. Sie ist Nichtraucherin, sie trinkt 3 Gläser Wein pro Woche. Frage nach Drogen wurde verneint. Sie ist verheiratet, hat 2 gesunde Kinder. Sie ist Rentnerin. Vorher hat sie als Autoverkauffrau gearbeitet. In der Familienanamnese ergab sich, der Vater ist mit 84 Jahren an Lungenkrebs verstorben. Er hat an Apoplex erlitten. Die Mutter leidet an Diabetes mellitus Typ 2. Die Patientin ist Einzelkind und sie ist vollständig geimpft. Also. Okay. Was ist denn jetzt Ihre Vermutung? Ja, gute Frage. Alle anamnestischen Angaben deuten auf am ehesten chronische Darmentzündung hin. Also als differenzielle Diagnose kommen Crohn oder ulcerativ Colitis ulcerosa in Betracht. Und Kolonkarzinom, man muss auch an Kolonkarzinom muss man auch denken. Und noch ja, vielleicht akute chronische Divertikulitis kann man auch denken. Ja. Und ja, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich die Patienten erstmal körperliche untersuchen. Besonders Bauchuntersuchung ist bei ihr sehr wichtig. Ja, worauf achten Sie da besonders? Druckschmerzen, Spann, also, wie heißt das? vergessen. Also ich Papiere dann Bauch, dann Abdomen genau. ab. Und ich werde auch digitale Rektaluntersuchung durchführen. Ah ja. Und ich werde Blut abnehmen, Blutbild, Entzündungsparameter und also Blutzucker, Hämoglobin A1C, Blutfettwerte. Ah ja, stimmt, weil sie die Vorerkrankung hat, ja. Und PT, PTT auch wichtig. Eventuelle Darmspiegelung. Für eventuelle Darmspiegelung möchte ich bestimmen. Ich möchte auch Sonografie durchführen. Was erwarten Sie da zu sehen? Also man kann innere Organe beurteilen, mögliche Steine oder Nieren. Ja, was erwarten Sie denn bei der Darmuntersuchung? Darmuntersuchung? Bei Ultraschall meinen Sie, oder? Magenspiegel, ja? Darmspiegel. Nee, beim Ultraschall vom Darm. Was könnte man da vielleicht sehen? Vielleicht sehen. Erweiterung kann man Darm ja, sehen, genau. Beurteilen. Genau. Und ja, ich werde auch Stuhlprobe nehmen. Ja, auf alle Fälle, und klar. Bei Unklarheit in der Sonographie oder anderer Untersuchung kann man auch CT des Abdomens veranlassen. Ja, genau. Sehr gut. Okay. Gut. Ja. Und was machen Sie, wenn die Patientin wirklich eine Darmentzündung hat? Also ich werde diese Patienten stationär aufnehmen. Und ja, Kolonoskopie auch, man muss durchführen, stimmt. Jemand hat geschrieben. Und ich werde Zugang legen. Ausreichende Flüssigkeit, Zufuhr ist wichtig bei dieser Patienten. Und für eventuelle Darmspiegelung soll die Patienten nüchtern bleiben. Okay, auf alle Fälle, genau. Und gegen Schmerzen werde ich Analgetikum verordnen. Und ja, kann man auch Buscopan nochmal verordnen. Genau, ja. Und wegen der Krampflösung, ne? Genau. Wenn ich bei Stuhldiagnostik ein bestimmte Erreger bestimme, kann ich Antibiotikum verordnen. Ansonsten entzündungshemmende Medikamente verordnen. Ja, sehr schön. Gut. Ja, dann bin ich gespannt, was Sie rausfinden bei Ihren Untersuchungen, was mit der Frau Zimmermann tatsächlich los ist. Halten Sie mich auf dem Laufenden und dann sehen wir die Patientin ja auf alle Fälle morgen bei der Visite, wenn Sie die stationär aufnehmen. Ja, ja, stimmt. Sehr gut. Okay. Okay. Danke schön. Ja. Möchte jemand was sagen dazu? Also ich fand die Präsentation wieder sehr, sehr schön.